Kaum zwei Wochen nach der Ankunft Fürst Karls in Bukarest erschien dort am 14. Juni 1866 Crémieux, der Gründer der Alliance Israélite Universelle, und erzwang sich bei dem Fürsten eine Audienz. Er bot der Regierung ein Darlehen von 25 Millionen Franken zu billigem Zinsfuß an, wenn den Juden die Gleichberechtigung gegeben würde. Also ein regelrechter Bestechungsversuch. Als die rumänische Regierung 1867 Maßregeln gegen die unaufhörliche heimliche Einwanderung, gegen das Vagabundenwesen und gegen unerlaubten Schnapsausschank in den Dörfern ergriff, wobei die Juden nicht einmal genannt wurden, erhoben Frankreich, England und Österreich hiergegen Bedenken. Napoleon telegrafierte an Fürst Karl, dass die öffentliche Meinung in Paris über die Verfolgungen der Juden sehr erregt sei. Crémieux brachte die ganze Presse in Europa gegen Rumänien auf, umso leichter, als damals die Judenfrage in den anderen Ländern noch nicht aufgerollt war und diese durchweg unter dem Banne der jüdisch-liberalen Phrase standen. Eine der crémieuxschen Lügen war, die Juden seien schon unter Titus in Rumänien ansässig gewesen, während sie tatsächlich erst in den letzten Jahrzehnten eingewandert waren. Dasselbe Märchen von der Urbodenständigkeit der Juden wird jetzt in Deutschland herumgetragen. Diese seien schon zur Römerzeit am Rhein ansässig gewesen, selbstverständlich als geachtete Kaufleute. 1868 meldete der Londoner Standard, Graf Bismarck habe den deutschen Vertreter in Bukarest angewiesen, gegen die scharfen Maßnahmen hinsichtlich der rumänischen Juden vorstellig zu werden. 1867 traf der englische Jude Moses Montefiore in Bukarest ein und wurde dem Fürsten vorgestellt. Er musste sich von der Grundlosigkeit der jüdischen Pressehetze gegen Rumänien überzeugen und war ehrlich genug, in der Londoner Presse zu erklären, die rumänischen Zustände würden in zu düsteren Farben dargestellt, von Misshandlungen und Verfolgungen der Juden könne keine Rede sein. Also schon damals das ganze Register von Tataren-Nachrichten, über welche die jüdische Weltorganisation verfügt, wenn sie gegen ein Land mobil macht, wie zum Beispiel neuerdings gegen Ungarn. Diese Hetze schuf in Rumänien eine starke Erregung und Gegenbewegung. 1868 unterbreiteten 31 Abgeordnete aus der Moldau einen Gesetzentwurf judengegnerischen Charakters. Er wurde zwar nicht angenommen, diente aber zum Vorwande, ganz Europa gegen Rumänien aufzubringen. Fortwährend wurden falsche Gerüchte über Judenverfolgungen ausgestreut und Beschwerden an die rumänische Regierung gerichtet, die stets in der Lage war, die Unwahrheiten der Gerüchte nachzuweisen. In dieser Zeit, Mai 1868, schrieb Fürst Karl Anton von Hohenzollern, der Vater des Fürsten Karl, in einem Briefe an diesen die geradezu klassischen Sätze: Die Judenfrage ist in ein Stadium eingetreten, welches die angespannteste Aufmerksamkeit des gesamten Europa erregt hat. Sie ist eine höchst unglückliche Episode in der sonst ruhigen Weiterentwicklung der inneren rumänischen Zustände, zugleich aber eine große dynastische Gefahr. Ich habe schon früher auseinandergesetzt, dass alle jüdischen Angelegenheiten ein noli me tangere, ein rühr mich nicht an, seien. Diese Tatsache ist eine Krankheitserscheinung Europas, aber als Tatsache muss sie akzeptiert werden. An ihr ist nichts zu ändern, weil die gesamte europäische Presse von der jüdischen Finanzmacht beherrscht wird. Bitter schrieb Fürst Karl einmal: Wenn es sich nur um Christen oder Türken handeln würde, so bliebe man unseren Angelegenheiten gegenüber gleichgültig. Österreich, Frankreich, Preußen und diesmal auch Russland verlangten für die Juden Anerkennung des Paragraphen 46 des Pariser Vertrages, der allen Klassen des Landes ohne Unterschied der Rasse und des Glaubens gleiche Behandlung zusicherte. Auch schon bei diesem Artikel ist die jüdische Urheberschaft unverkennbar, ein weiterer Beweis, wie das Judentum von jeher derartige Staatenkongresse für seine Zwecke zu beeinflussen verstanden hat. Im Deutschen Reichstage wurde die rumänische Judenfrage im März 1872 zum Gegenstand einer Erörterung gemacht, Die nationalliberalen Juden Bamberger und Lasker führten das Wort und es wurde ein Antrag Bamberger angenommen, worin der Reichskanzler ersucht wurde, sich wie bisher der Sache der rumänischen Juden anzunehmen. England schlug den Schutzmächten einen Kollektivschritt vor, um Rumänien zur Annahme des Artikel 46 des Pariser Vertrages zu zwingen, nächst der offenen Kriegserklärung das schärfste diplomatische Druckmittel. Russland lehnte diesen gemeinsamen Schritt mit dem eigentlich selbstverständlichen Bemerken ab, es beabsichtige nicht, sich in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates zu mischen. Die anderen Großmächte trugen keine Bedenken, die Souveränität Rumäniens zu verletzen und sich in seine inneren Angelegenheiten zu mischen, um auf Drängen der Westjuden ihren östlichen Rassegenossen ungehemmte Wucherfreiheit zu verschaffen. Die internationale Hochfinanz verhielt sich rumänischen Anleihebedürfnissen gegenüber ablehnend. Höhnend konnte sogar nach 25 Jahren die Frankfurter Zeitung schreiben, dass trotz der guten Finanzlage und trotz guter Ernte das fremde Kapital sich misstrauisch zeige. Eine Besserung der Verhältnisse ist nur von einem Preisgeben der bisherigen fremdenfeindlichen Politik zu erwarten. Das überlaute Treiben der jüdischen Weltpresse stumpfte schließlich ab. Es traten ein paar Jahre verhältnismäßiger Ruhe ein. 1877 erkämpfte sich Rumänien im russisch-türkischen Krieg die Unabhängigkeit von der Türkei, sah sich aber unmittelbar danach einem verschärften, demütigenden Druck der Großmächte in der Judenfrage ausgesetzt. Im Juni 1878 beschloss der Berliner Kongress, die Unabhängigkeit Rumäniens anzuerkennen, unter der Bedingung, dass es konfessionelle Unterschiede nicht mehr zum Anlass für politische und bürgerliche Ungleichheit nehme. Dies bedeutete den Zwang zu einer Verfassungsänderung. Anfang 1879 verweigerte England die Anerkennung der Unabhängigkeit Rumäniens, solange es die Bestimmungen des Berliner Kongresses nicht voll erfülle. Auffallend unnachgiebig zeigte sich Fürst Bismarck. Er ließ in Bukarest anfragen, wann die Judenfrage erledigt werde. Ende Juni 1879 telegrafierte der rumänische Vertreter in Berlin, die Westmächte beabsichtigten wiederum, eine gemeinsame Note an die rumänische Regierung zu richten. Fürst Karl sprach mit Recht von einer organisierten Verfolgung Rumäniens. Am 9. Juli 1879 schrieb Fürst Karl Anton an seinen Sohn: Bismarck wird die rumänische Judenfrage zum Ausgangspunkt einer allgemein europäischen machen und es ist nicht zu zweifeln, dass sehr böse Tage dir bevorstehen. Ende Juli traf Fürst Karl Anton mit Kaiser Wilhelm I. zusammen. Als er ihm die Lage in Rumänien schilderte, war der Kaiser, so schrieb Fürst Karl Anton, aufs Äußerste erstaunt. Er wollte es gar nicht glauben und sagte, dass die Judenfrage ihm überhaupt antipathisch sei, da er von Polen und Russland her ähnliche Verhältnisse kenne. Hätte er nicht während des Berliner Kongresses an seinen Wunden da niedergelegen, so würde er niemals die Aufrollung dieser Frage in der heutigen Ausdehnung zugegeben haben. Kurz und gut, ich habe die Überzeugung, dass der Reichskanzler den Kaiser in dieser Angelegenheit nicht befragt oder sie ihm nicht erschöpfend vorgetragen hat. Wie ist diese Haltung Bismarcks zu erklären? Fürst Karl von Rumänien scheint den Schlüssel gefunden zu haben. Nach einem erneuten Ansturm aller Großmächte konnte er ein Abebben feststellen und schrieb Ende Juli: Übrigens haben sich unterdessen die Dispositionen in Berlin gebessert. Man zeigt sich dort nachgiebiger. Ein Umschwung, der mit dem Bruche des eisernen Kanzlers mit den Nationalliberalen, also Lasker, eingetreten ist. Wir erfassen den leitenden Faden in einem Labyrinth. Bismarck, entschlossen verfassungsmäßig zu regieren, braucht Stützen im Reichstage. Die damals stärkste Partei, die Nationalliberale, stellt sich ihm zur Verfügung. Ihre eigentlichen Führer sind Bamberger und Lasker. Sie lenken die Partei ganz für jüdische Zwecke, lassen den Kanzler verstehen, dass ihre Hilfe nicht umsonst ist, weisen auf Rumänien. Diese innerpolitischen Gründe sind stark genug, Bismarck seine befremdliche Haltung gegen Rumänien vorzuschreiben. Erst durch den Bruch mit Lasker und Bamberger erhält er wieder freie Hand nach außen. Hier wird einmal ein Stück Weltgeschichte mit den eigentlich bewegenden Kräften sichtbar, die sonst stets im Hintergrunde zu bleiben verstanden. Eine Blitzlichtaufnahme der wahren Weltherrscher.